Tupac Shakur, Notorious B.I.G., beide tot, erschossen innerhalb von 6 Monaten. 1997 war das, vor 20 Jahren also. Damals ist für viele die Hip-Hop-Welt untergegangen mit dem Tod der beiden wichtigen Rapper. Und auch aus heutiger Sicht lässt sich sagen, das war eine Zäsur. Das Ende einer Zeit, die bis heute als Golden Age of Hip-Hop gilt. Das goldene Zeitalter mit vielen unterschiedlichen und ambitionierten Akteuren, die den amerikanischen Rap der 80er Jahre weiterentwickelt haben, zum weltweit erfolgreichen Musikstil mit Millionen Fans in wirklich allen Erdteilen. In unserem Hörspiel blicken wir heute zurück auf diese Ära, zusammen mit den deutschen Rappern Curse und Samy Deluxe, und dann reisen wir durch eine Zeit, in der Hip-Hop noch alles sein durfte, bis eines Tages die Grenzen verschwommen sind zwischen Fiktion und Realität, bis aus den Texten über Blutpistolen und Drive-by-Shootings plötzlich 2 reale Morde wurden. Und warum sollen wir denn stehen vor dem Mic und sitzen nicht? Das verstehe ich auch nicht. Dann setzt euch. Es läuft schon. Yeah. Oh. So werden wir hier reingelegt. Wir setzen uns jetzt hier ganz entspannt hin und tun so, als wäre nichts. Und in Wirklichkeit läuft alles schon. Weißt du? Yes. Ich weiß noch genau, wie das alles begann. Kapitel 1 von Torch war für mich wie ein Telegramm. Yeah. Curse ist da. Feature von Heiko Bär war für mich wie ein Telegramm. Jetzt Hip-Hop seine Unschuld verloren. Es hat auch so ein bisschen Dings wie Bravo-mäßiges. Die Foto-Love-Story von Hip-Hop. Heute die Foto-Love-Story im Radio. Der kleine das Hip-Hop. Das erste Mal. Der kleine Hip-Hop ist jetzt 13. Betritt gerade sein goldenes Alter. Ja. Ah. Fangen wir von vorne an, oder? Ja, stellen wir uns doch erstmal vor, ne? Curse ist hier am Mic, ist heute Gast in der Kunstwerkstatt. Das ist mein Studio und ich persönlich bin Samy Deluxe. Und wir führen euch jetzt eine Stunde lang durch das Golden Age von Hip-Hop. Knall, oder? Knall, Peng. Danke. Fertig. Bums. Ja, cool. Okay, cool. Fängt am Anfang. Ja, drüber. Dann let's go. So, passt für euch? Mit den Lippen so. Okay. Im sehr gut. Das ist ein Schaumstoff. Bro, Golden Age, die Golden Era des Hip-Hop. Genau darum geht es hier. Wieso heißt das Ganze überhaupt Goldene Ära? Golden Age, I guess in some people, they consider that like the boom bap. That's what boom bap ruined the world. Ja, jedes Mal, wenn er lacht, dann denke ich, der Mann muss stoned sein, von morgens bis abends. Okay, also das war Danny Brown, einer der schrägen MCs, die zurzeit am Start sind. Und der sagt East Coast und Boom Bap. I would not trade at all for the time I came out with my record. For any time. I know coming out with a record right now and new is okay, also I'm gonna tell y'all something. Y'all new jacks, alle Rapper nach 2004, 2003 sind auf jeden Fall New School für ihn. Ja. Die haben alle was verpasst. Aber das stimmt schon, oder? Ja. Wenn du überlegst, so unsere ersten Alben auch 2000, ja. Das war schon und die späten 90er. Like we were in the 90s, the golden era. That's why we the golden era. Redman aus der goldenen Ära. Und damals waren die Rapper Superhelden. Er muss es wissen, der ist zwar kein wirklicher Superstar geworden, was Verkäufe angeht, aber irgendwie ist Redman mega speziell, vor allem auch zusammen mit Method Man von Wu-Tang sind die beiden ja eins der krassen Duos im Hip-Hop. Auf jeden Fall, einer meiner Lieblingsrapper, Redman, aber unglaublich History auf jeden Fall. Aber alle sagen 90er, das ist ja auch nicht so richtig definiert. Von wann bis wann ging eigentlich diese Golden Era, dieses Golden Age? So I guess I remember the time. I guess from the time of what we'll say, 92 to 96 maybe. Okay, Danny Brown sagt 92 bis 96, aber ich denke, das ist ein bisschen knapp gefasst so. Da kann man sogar schon ein bisschen früher anfangen. Ja, ein bisschen früher. Oh! Jawohl, und zwar zum Beispiel mit Run DMC. Ja, also das ist... Hallo, läuft da nicht hier alles? Ja, mach mal. Also, was da die Leute zu, die da noch gar nicht geboren waren. Ja, okay. Also, Run DMC, eine der größten Hip-Hop-Gruppen aller Zeit auf jeden Fall. Zwei MCs, einmal Run, heutzutage bekannt als Reverend Run, auch mit einer großartigen Reality-Show. Und der gute DMC und als DJ der leider verstorbene Jam Master Jay, der vor ein paar Jahren erschossen wurde, 2002 schon. Und die kommen alle aus New York, aus Queens, Hollis, Queens. Run ist auch der Bruder von Russell Simmons, dem Gründer von Def Jam. Ja, absolut. Und das ist, wo Hip-Hop herkam. Aber Run DMC haben das auf jeden Fall auf die nächste Stufe gebracht. Ja, mir fällt sofort auch der Look von denen ein. That whole get up that you saw Run DMC wear, that black leather blazer, the golf ball that. Okay, 50 Cent muss man den jungen Leuten wahrscheinlich nicht vorstellen. Der kommt aus derselben Gegend wie Run DMC, nämlich aus Queens. And the big rope chains. 50 sagt, der ganze Look, the suits, die schwarzen Leather Blazers, die Hüte, die Ketten, die Adidas-Schuhe, alles kommt von den Drogendealern. Und Jam Master Jay war der Typ, der connected zur Straße. Und er war derjenige, der denen das Image gegeben hat. Image, da sind wir auch schon, ne? Die haben den Look also von den Drogendealern, weil das halt die reichsten und coolsten Typen damals auf dem Block waren. Ey, das war, glaube ich, einer der ersten Rap-Platten, die ich mir gekauft habe. It's Tricky von Run DMC. Cool Scheiß. 7-Inch. 7-Inch, ja. Okay, zurück zu 50. When we actually... I've been around people and had relationships with people in the neighborhood who decided to hustle and sell drugs that had more money than all of the rappers that I was around. Die ganzen Typen, die Drogen verkauft haben auf seinem Blog, hatten viel mehr Geld als die Rapper, die er kannte. Damals, wenn man eine Straßenecke regiert hat als Drogendealer und Drogen verkauft hat und damit sein Geld gemacht hat, da hätte man zu seiner Zeit die dicke Kohle verdienen können. $1 Million im Monat. Da ist mehr Mucke drin als in der Musik. Also irgendwie kann man sich schon vorstellen, dass manche Leute da schwach werden. Ja, und dass das ganze Hip-Hop-Ding so eng mit diesem ganzen Gangstertum immer in Verbindung gebracht wird, liegt natürlich auch daran, dass viel aus diesen sozial schwachen Schichten entsprungen ist. Und das war von Anfang an so, aber wird natürlich im Laufe der Hip-Hop-Geschichte immer drastischer, weil das Image immer mehr zelebriert wird. Aber der Ursprung ist ja wirklich auf der Straße. Und erstmal passiert auch im Umfeld von Run DMC was ganz anderes. Jam Master Jay bringt nämlich Public Enemy und Rick Rubin, den damaligen Mitbegründer von Def Jam Records, zusammen. Und darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Das ist ein legendärer Moment. Yes. Oh. Get up, get down. Yes. My dad was in the Public Enemy. Ha, okay, da ist Danny Brown wieder. Wir beide sind ja Public Enemy Fans und sein Vater ist auch Public Enemy Fan. Das ist schon ein bisschen bitter, aber der Sound von Public Enemy ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Ja, und das hier ist von It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Das war das zweite Album von Public Enemy in 1988. Zwei Jahre später, glaube ich, kam Fear of a Black Planet raus. Und was sie einfach soundmäßig gemacht haben, war ein komplett neues Level, weil es noch vor dem Computerzeitalter war und trotzdem einfach das so krasse Soundcollagen waren von kleinen Fitzeln, die aneinander gemacht waren, Geräusche, Stimmen, super nervige Trompetensounds und alles war immer sehr am Klippen. You know, they're not just artists. They wasn't a group. Not just a group, I mean. They were a revolutionary. Die waren Revolutionäre. Das sagt Redman über Public Enemy und das finde ich noch nicht mal zu hoch gegriffen. So vom Look her haben sie sich sehr an den Black Panthers orientiert. Schwarze Lederjacken, Handschuhe, Barrets, Sonnenbrille und die hatten sogar ihre eigene kleine Armee dabei, die S1Ws. I got so much trouble on my mind, refuse to lose. Here's your ticket. Hear the drummer get wicked. The unit puts the back to black attack. So I sack and jab and slap the Mac. Now I'm ready to mic it. Zu den Black Panthers muss man vielleicht noch kurz einen Satz sagen. Die Black Panther Party war eine sozialistische Gruppierung in den USA, so von Mitte der 60er bis Anfang der 80er ungefähr. Und die hatten einen sehr militärischen Look, der viele weiße Leute in Amerika sehr nervös gemacht hat zu der Zeit, weil das gebildete, ernsthafte Leute waren, die radikal was ändern wollten für die Rechte ihrer Leute. Und eben auch gerne mit Waffen rumgepost haben und wirklich aussahen eigentlich wie eine Gang von Gangstern. Und Anfang der 80er war dann damit Schluss und es gab auch viele Gerüchte, dass das FBI und das CIA sehr viel mit dem Verschwinden dieser ganzen Partei zu tun hatte. That area had deflated and the Black Panther Party was broken up. Weil das der Area sagt, ne? Ich glaube, er meinte that era. Also er sagt, die Ära der Black Panthers war vorbei und das hat eben im Hip-Hop auch vieles bewirkt, nämlich dass die Rapper eigentlich den Spot eingenommen haben, inhaltlich, den die Black Panther Party vorher in der schwarzen Community hatte und die politische Message in die Musik auf einmal gebracht hat. Wie war das bei den Digable Planets? Couldn't help it growing up where we grew up and being raised by the parents that we were raised by, you know what I'm saying? Through my father's relationships with the Black Panther Party. Ja, das ist schon hier ganz schön Geschichtsunterricht, ne? Ja, müssen wir kurz durch. Nee, das war positiv gemeint. Okay. Geschichtsunterricht ist gut, wenn es um Hip-Hop-Geschichte geht. So, und vom Prinzip machen wir jetzt weiter hier. Reden wir mal ein bisschen über die Texte, ne? Genau. Too black, too strong. Hey, lass durchziehen. Ja, lass weiter. Let's do it. How low can you go? Death row? What a brother know. Once again, back is the incredible rhyme animal. Hey, auf meinem allerersten Song, den ich für Busy gemacht habe, der heißt Back on the Scene, und da war der Chorus gerade so, once again, back is the incredible, und so genau die Stelle. Erster Song von mir mit Busy. Diese Public Enemy Era, das hat dann schon mit dem, was Run DMC vorgegeben haben, vorher überhaupt nichts mehr zu tun. Vorher war es wirklich so Partys rocken und das alles live-tauglich machen und teilweise auch radiotauglich. Und jetzt muss man wirklich Wort für Wort auf diese Texte hören. Chuck D und Flavor Flav sind die Rapper. Und Chuck eben als der krasse intellektuelle Typ mit der Pferdelunge und Flavor Flav so ein kleiner wahnsinniger Freak mit einer riesen Uhr um den Hals und Wikingerhut. Talking about the media and how it can corrupt our Red children. Red Man is violence, Alter. Red Man is probably getting fat. Everything that we do that we know is not right, he put it out there, but in a form that made us listen. Und Red Man, Fan wie wir, sagt, harte Musik, harte Message, kein Zeigefinger, also vom Prinzip her Politik als cool umgesetzt, also mit krasser Coolness umgesetzt. Und wer kriegt das heutzutage schon hin? Ja, die haben sehr viel einfach so Symbolwirkung genommen, auch die man eher von Rockgruppen kannte, ne? So von diesen ganzen Bühnendingen und ja, eben genau dieses Ding, dieser Mann im Fadenkreuz. Das hat echt New York und die East Coast geprägt damals, dieser Song. Ja. Und es war auch damals sehr viel revolutionärer noch als es heute ist, wenn ein Rapper mal ein Schimpfwort sagt oder so. Und wurden oft boykottiert, mussten oft Pressekonferenzen geben und erklären, nein, wir haben nichts gegen Weiße, wir wollen einfach nur unsere Geschichte als schwarze African-American-People erzählen. Und das kann man sich einfach überhaupt nicht mehr vorstellen bei der ganzen Art von Skandal-Rap und merkwürdigen Inhalten, die in Texten jetzt irgendwie total salonfähig ist, dass das irgendwie politischer Rap irgendwann mal skandalös war. Ne? Voll, aber und auf der anderen Seite, ne, hast du dann an der West Coast einen ganz anderen Sound, der ähnlich skandalös gewesen sein kann zu bestimmten Zeiten. Ne? West Side? Oh. James Brown. Say it loud. When James Brown said, say it loud, I'm black and I'm proud. He wasn't being disrespectful. He was just representing. Die politische Message bei James Brown, meint Snoop, war halt auch einfach aufzustehen und gar nicht zu sagen, ihr seid schlecht oder wir haben was gegen euch, sondern einfach zu sagen, ey, wir repräsentieren uns und wir sind stolz auf das, was wir sind und was wir repräsentieren. Ja, das stimmt. Ja, Roman, ich habe eine lange Ja, yeah. Und was natürlich die West Coast definiert hat, war nicht nur der Sound, sondern wie immer im Hip-Hop auch der Look. Denn an der Ostküste orientierte man sich irgendwie an den Black Panthers sowie Public Enemy. Und an der Westküste orientierten sie sich an einem komplett anderen Look, nämlich an dem Look der Gangster. Oh yeah. Und die berühmteste, die beste, außergewöhnlichste Gangster-Rap-Band aller Zeiten sind wahrscheinlich N.W.A. Das ist so das, was Public Enemy für mich eine West Coast war. Das ist die legendäre Geschichte. Eric aka Eazy-E ist Dealer. Er steht an der Ecke rum und verkauft ein bisschen was. Er lebt im Ghetto in Compton, Mitte der 80er, ein ziemlich übles Pflaster. In der Zeit kann man damit ganz gutes Geld verdienen. Nicht damit, dass man in Compton lebt, aber damit, dass man Drogen verkauft. Angeblich spart er sich eine Viertelmillion Dollar zusammen. Oh ja, und das Geld hat er auch auf jeden Fall ganz gut investiert. Und das erzählt mal besser Alonzo Williams, der ist Nachtclubbesitzer, Labelbesitzer, Rapper und Songwriter und hat viele Talente. Er war damals mit Dr. Dre in einer Band noch vor NWA, wahrscheinlich die World Class Wrecking Crew. Und der hat einiges zu sagen über diese Zeit. NWA started off as being a joke. Eazy-E was never supposed to be a recording artist. Okay, Eazy-E had a label called Ruthless. Das kann man glauben, dass Eazy-E eigentlich gar nicht, wirklich ein Rapper sein sollte. So. For a speeding ticket, ja, er wäre einfach so ein krasser Charakter, ne? So. Dre owed Eazy a favor. Geil. Dre hat ihm was geschuldet, weil er ihn wegen Verkehrsvergehen aus dem Knast rausgeholt hat. Und deswegen muss der Eazy Beats geben. Ich hoffe, er fährt demnächst auch mal wieder zu schnell. Dann komme ich und sage, Alter, komm, ich hol dich raus. Wir machen das. Ja, ich hol dich aus dem Knast, dafür baust du mir ein paar Beats. Ist eigentlich ein gutes Geschäft, ne? Und weil das gut läuft, gründen Eazy-E und Dr. Dre den NWA, also Niggas with Attitude. Mit dem Namen kommt man weder ins Radio noch ins Fernsehen, das war schon klar. Und eigentlich nicht mal einen normalen Plattenladen. Aber was haben die gemacht? Sie verkaufen ihre Platten einfach direkt aus dem Kofferraum ihres Autos raus und auf Konzerten. Und kommen 1988 auf 1 Million verkaufter Platten von Straight Outta Compton. Man muss sich überlegen, es lief nie im Radio, nix Fernsehen und so weiter, weil wegen der Musik, wegen den Texten und so weiter, das war mainstream-mäßig, ging das ja gar nicht. Vor allem der Text, glaube ich. Rolling in the Benzo. Bring the yellow tape. Und das ist ziemlich irre, denn manche meinen, dass NWA ziemlich schnell an ihr eigenes Image geglaubt hat. Die haben sich Waffen gekauft und sind damit auf Tour gegangen. Aber es gab auch ziemlich schnell Probleme. Nämlich, wie so oft, Geldprobleme. Kein Wunder, die verkaufen 10 Millionen Alben, obwohl nichts im Radio läuft. Und die Jungs aus dem Ghetto sind plötzlich Staatsfeind. Und zwar Feind von den ganzen Konservativen. Es gibt Anhörungen im Senat. Und dann wendet sich das FBI sogar an die Band. Es wird gemunkelt, dass es einen Brief gibt, in dem vage gedroht wird, dass es Konsequenzen geben würde, wenn die weiter diese Texte verbreiten. Und das ist schon ein bisschen unfassbar. Ja, aber nicht nur die ganzen weißen konservativen Leute waren geschockt von NWA, sondern eben auch viele Leute in der schwarzen Community, die das Gefühl hatten, dass deren harte Texte und Selbstdarstellung auch wirklich Image zerstören, was sich schwarze Leute versucht haben aufzubauen während der Jahre der Bürgerrechtsbewegung. Und das war natürlich den jungen Rappern vollkommen egal. Tja, und nach steigen die Leute aus NWA aus. Zuallererst Ice Cube, der die meisten Texte geschrieben hat, und dann Dre, der den gesamten Sound kreiert hat. Damit war NWA dann endgültig erledigt. Und es ging natürlich, wie so oft, um Geld und um miese Verträge. Ja, und dann kommt Suge Knight, ein Bodyguard von Bobby Brown, dem R&B-Sänger, und baut mit Dr. Dre das legendäre West Coast-Label Death Row auf. Und da ist witzigerweise neben Vanilla Ice auch ein gewisser MC Hammer unter all den schweren Jungs. Can't touch this. Can't touch this. Ja, okay, jetzt müssen wir nicht ausspielen jetzt, ne? Can't touch this. Danke. Zu den relevanten Sachen zurück, ja. Ja, okay, lass uns wieder zu Snoop kommen. Wenn wir über West Coast reden. Oh, okay. Okay, das Ding hat mich zerstört. Was da los war bei dem Song. Mein Gott, ey. Der Beat, die Rhymes, Alter. Das Video, Hilfe. Alter Schwede. Okay, sag mal, was ist eigentlich hier? Kannst du mal kurz die Musik stoppen? Hier steht aber irgendwas von Klo. Ich muss auch unbedingt auf Klo. Kann ich das kurz machen? Tonight's the night I get in some shit. Yeah. Deep cover on the incognito tip. Killing motherfuckers if I have to. Filling gaps too. Let your niggas know I'm coming at you. I guess that's part of the game. But I feel for the nigga who think he just gon' come and change things with the swiftness. So get it right with the quickness and let me handle my business. Yo, I'm on a mission and my mission won't stop until I get the nigga maxin' at the top. I hope you get his ass before he drop. Yeah, yeah. Wo waren wir? Mein Gott, was für ein Ding. Also auf jeden Fall Dr. Dre, NWA verlassen. und dann mit diesem riesengroßen Schrank Shook Knight Death Row gegründet. Und das war die erste Single, glaube ich, die rauskam. Mit so einem ganz entspannten Typen an seiner Seite, den irgendwie keiner vorher auf dem Schirm hatte. Mit so einer ganz eigenen Stimme und ganz eigenen Look. Damals noch sehr schüchtern und zurückhaltend. Der junge Snoop Doggy Dogg. Und Dre hat, glaube ich, erkannt, dass der einer der krassesten Rapstars aller Zeiten werden kann. Weil der Typ war, also aber seine Stimme und Style waren schon echt einzigartig. So. Ja. 1993 verkaufte sich das Debüt Doggy Style 1 Million Mal in der ersten Woche. Das war die Single damals. Ich habe davon noch eine Single auf Vinyl, wo auf der B-Seite eine Freestyle-Version einfach drauf ist. Da ist der Beat so 10 Minuten lang drauf und der Freestyle dann. Snoop ist auch Mitglied der berühmt-berüchtigten Crips Gang in L.A. und spielt oft in seinen Texten drauf an. Mittlerweile ist Gangster-Rap ein großes Thema geworden und die Medien schießen sich ziemlich schnell auf Snoop ein. Und dann steht er plötzlich vor Gericht mit einer Mordanklage und wird auch noch freigesprochen. Und das macht ihn natürlich unglaublich echt, authentisch und gibt ihm große Straßenkredibilität. Und er macht direkt einen Song draus, Murder Was The Case. Ist auch nicht schlecht, wirklich mal so seine Verteidigung vor Gericht auch nochmal in den Song zu packen. Ja. So, also man hört auf jeden Fall, er weiß von der Rap. Und das hat er einigen anderen MCs vorausgehabt, die auch versucht haben, Gangster zu verkaufen. Und irgendwie hat es zu der Zeit auch wirklich angefangen, also der Lifestyle von den richtigen Gangstern und den Rappern, die das nur dargestellt haben, das hat sich vermischt. Also es waren auch vor allem in den Crews von den Typen immer mehr wirklich, wirklich echte Gangster dabei. Und wenn die aufgelaufen sind, konnte man das auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Man wusste gar nicht mehr, wo fängt das an, wo hört das auf. Also. As I look up at the sky, my mind starts dripping, a tear drops my eye, my body temperature falls. I'm shaking and they breaking, trying to save the dough. Pumping on my chest and I'm screaming. I stop breathing, damn, I see demons. Dear God, I wonder, can you save me? I can't die, my boo-boo's about to have my baby. They were the gangsters. They just didn't have the guns and the outfits that we had. They were singing like we're singing. If they didn't have singing, they would have the gangster lifestyle. And a lot of them came from pimping. From being involved so in James Brown and lightweight gangs that was created back in that era. Old school gangster. Ne? Ja, und die Gangs waren genau zu der Zeit in der Westküste eben ein ganz großes Ding, was immer größer wurde. Seitdem es die Black Panthers nicht mehr gab, haben sich eben die Leute auf eine andere Art organisiert. Snoop gibt auch da die Schuld wieder dem FBI. Als das FBI die Black Panther auseinandergebracht hat, haben sie dadurch eigentlich die Gangs kreiert. Denn man musste sich irgendwie anders organisieren. Bloods, Crips und alle haben ihr eigenes Ding gemacht. They were the gangbangers. They just were the ones who was actually having the mic in their head singing the songs. But if they wasn't singing the song, they would probably be fucking a nigga up too. Snoop meint also, die Musik ist nicht schuld, dass die Leute in die Gangs gerutscht sind. Snoop zieht die Nachrichtenkarte. Also, wir haben nur gesagt, was wir gesehen haben. We just spoke from our hearts. We was the news. We was the people who were. Wir waren die News. Ganz oft haben wir unsere Stimme nicht gehört und als wir dann sprechen konnten, haben wir mit unserem Herz, unserem Geist und unserer Seele gesprochen. Und wir haben auch für die Leute gesprochen, die vor uns gekommen sind, die Funk Godfathers, die all diese Sachen nicht sagen konnten. Und endlich waren wir da und konnten genau diese Dinge aussprechen. Wir haben für sie die Sachen ausgesprochen. Ja. Und das ist der West Coast Sound, eigentlich auch Rebel Music, ne? Wie Public Enemy ja immer genannt wurde, der Soundtrack zur Rebellion, Chuck D hat ja immer Hip-Hop oder Rap das schwarze CNN genannt, das CNN der Schwarzen, der Nachrichtensender für die Straße, für die Unterdrückten. Ein Hammerquote. Und NWA und Dre und Snoop haben das eben später eigentlich an der Westküste gemacht und Public Enemy an der Ostküste. Ja, und dann sind die zusammengekommen, ne? Weil Ice Cube, der Texter von NWA, ist dann ja für sein Soloalbum rübergewandert und hat in New York sein erstes Soloalbum produziert mit der Bomb Squad, den Producern von Public Enemy. Ja, immer noch einer der geilsten Namen, ne? Bomb Squad, Megan Bombs, Alter. Voll. Ja, und so trifft dann der Gangster-Rap-Style von Ice Cube auf diesen super hektischen Sound von Public Enemy und das ist dann America KKK's Most Wanted. Und das ist anscheinend auch nur durch einen Zufall passiert, weil Ice Cube irgendwo bei Def Jam im Labelgebäude rumgehangen hat. So I'm walking through the halls, who do I see coming down the hall? Chuck D. He's like, yo, we at Green Street Studio tonight. I'm doing the record with Big Bang. Er hat uns eins voraus, er hat Chuck D getroffen. You wanna jump on there? That'll let everybody know you about to come out solo. I'm like, what? Please, I'm, what time? You know what I mean? I'm okay. So I'm telling them. Ah, die haben so einen Posse-Track gemacht, sagt er. Und er hat Chuck D getroffen, die haben so einen Posse-Track gemacht. Und er hat gesagt, du musst vorbeikommen, du musst allen Leuten sagen, dass du solo bist und so. Und du musst jetzt auf den Track drauf, damit die Leute wissen, dass du ein Solo-Album machst und so. Und er meinte, in L.A. haben die Leute über ihn gelacht und gesagt, was? Solo und so? Alter, wir machen das, wir bringen das raus, wir hauen drauf. Bomb Squad, wir machen dein Solo-Album. Ja, kein Problem, das denkt man so. Das hätte der Anfang sein können von einer wundervollen Beziehung zwischen Ost- und Westküste. Hat ja öfter mal funktioniert in der Hip-Hop-History, dass Künstler zusammengearbeitet haben, weil der Sound sich ja nicht super ergänzt. Und dann ist irgendwann dieses Rodney King-Ding passiert. Kommt da irgendwie Sound? Achso, nee, steht ja Musik aus. Am 3. März 1991 wurde Rodney King brutal auf der Straße zusammengeschlagen von Polizisten. Irgendjemand hat das gefilmt und diese Footage von dem Gefilmten ist um die ganze Welt gegangen. Es war in allen News und alle Polizisten wurden auch noch freigesprochen, von einer weißen Jury natürlich. Und 1991 fingen in L.A. einfach Straßenkämpfe an, die L.A. Riots wurde das genannt, wo über 50 Menschen starben, über 2000 verletzt wurden und wirklich ganze Viertel in Schutt und Asche lagen, bis das Militär einschreiten musste und sich dann Rodney King auch persönlich mal zu Wort meldete mit dieser Nachricht hier. I just want to say, you know, can we all get along? Can we get along? Can we stop making it horrible for the older people and the kids? And I mean, we've got enough smog here in Los Angeles. Ja, Rodney King dokumentiert, was da bei den Riots passiert und versucht, die Leute zu beruhigen und die Kämpfe zu stoppen. Denn was da auf den Straßen passiert, gerade ist Bürgerkrieg und die Bilder, die Leute sehen, sind extrem schockierend. Leute, die rumlaufen und einfach Läden anzünden und ausrauben und extrem viel Wut. Und spätestens jetzt ist klar, dass die Situation für die Schwarzen in Amerika immer noch extrem grauenvoll ist und es wenig Rechte gibt. Und die Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King war schon lange her und jetzt ist politischer Rap und Gangster-Rap auf einmal der Sound der Stunde, der Sound der Straße, der Soundtrack des Ganzen, von Public Enemy über N.W.A., Ice Cube. Oh yeah, Ice Cube jacking for beats. Chili Chill, yo, homie, make the track move. And I jack anytime, Dick and Hank. That's the name of the suckers I done gank. I get away from a copper. Drop a dime, I break you off some. Bei dem Stück hier ist krass, dass zum ersten Mal ein bekannter MC über Instrumentals von anderen Leuten rappt. Er hat sich einfach Beats gejackt, einfach geklaut. Heutzutage machen das viele Leute für irgendwelche Internet-Exclusives oder so. Aber in dem ganzen Song gibt er so einen Überblick über den Sound, was Hip-Hop alles bisher schon in verschiedenen Sounds gehabt hat. Und gleichzeitig an der West Coast gab es auch ein paar Latinos, die sehr erfolgreich wurden. Obwohl sie mit den ganzen anderen NWA-Kollegen und so nichts zu tun hatten, nämlich hier unsere Kifferfreunde aus L.A., Cypress Hill. Are you ready? Ladies and gentlemen, are you ready? Insane in the membrane. Wollte ich jetzt eigentlich hören. Die haben auf jeden Fall ganz viel von Anfang an richtig gemacht. Die wurden irgendwie nicht nur von Hip-Hop-Leuten gehört, sondern auch von Leuten einfach, die mit schwarzer Musik gar nichts zu tun hatten. Sagt auf jeden Fall der Hauptrapper, Be Real. Noch so ein Typ mit so einer sehr speziellen Stimme. Rock'n'Roll Fans back in the day. You know, before it was acceptable, they hated hip-hop, you know, they didn't want to listen to it. Das stimmt, das war die Zeit, wo die Rockfans, you know, und Hip-Hop-Fans so krass gespalten waren und solche Gruppen wie Beastie Boys oder Cypress Hill haben das echt aufgebrochen. Alternative fans started listening to hip-hop. I was a little metalhead, like the different styles of music and mainly a lot of rock stuff because it was very dark and mysterious with the skull. Er hat halt selber auch super viel so Rock gehört, ne? Und mochte die Symbolik, ne? Voll. Aber das hast du ja auch gleich gesehen, so mit diesem verwaschenen Totenkopf von denen und so. Ja. Aber auch wieder das Ding so, ne? Die haben sich halt bestimmter Symbole auch bedient, wie Public Enemy, Run DMC, um halt dieses Image aufzubauen. So. You know, little elements of rock songs here and there, and eventually we would do rock later ourselves. But I think those little things is what connected the rock fans to us. Ja, voll. Das hat die Rockleute da auch irgendwie rangeführt an das Ding so, ne? Wieder so ein Beat, der alles zerstört hat. Alter. I got turned on to Cypress Hill from the first video. You don't remember that? And you call yourself a Cypress Hill fan? You know about Cypress Hill? Okay, Redman, nicht nur Public Enemy Fan, sondern auch Cypress Hill Fan. Er gesagt, er hat das erste Video gesehen und war instant Fan. Because I ran into some dudes that smoked just as much or even more than me. Ich schwör dir auch. Ich sag dir auch, Alter. Cypress Hill ist schuld, dass ich anfangen wollte zu kiffen. Ja? Ohne Scheiß. Ja, Redman hat sich auf jeden Fall hart gefeiert. Er so, was? Die rauchen genauso viel wie ich? Das gibt's nicht. Die reden darüber auf Platte. Das hat er auf jeden Fall hart gefeiert. Also ihr habt aber schon die... ihr habt schon, da kann ich gar nicht haten. Ne? Also bis auf MC Hammer habt ihr schon die Dinger ausgepackt. Ja, so. Das stimmt. Cool like that. Bei denen war Jazz auf jeden Fall das Ding. Voll. Ah, cool like that. Dun, dun, dun. We like the breeze flow straight out of our lids. Wir haben ja schon viel über Funk gesprochen. Jetzt in der Golden Era gibt es auch noch viele Leute, die ganz woanders herkommen. C Knowledge hat ja schon einiges erzählt. Er ist ein gutes Beispiel mit seiner Band Diggable Planets. The idea of mixing jazz and hip hop was something that was born in us. You know what I'm saying? From day one, we were lucky enough to have parents that exposed us. Bei Diggable Planets sind die Einflüsse halt auch durch die Eltern gekommen, die Jazz gehört haben, ne? Bessie Smith, Aretha Franklin und so. Jazz messages are open and fire. Und die haben dann natürlich genauso wie Snoop damals die Funk-Sachen eingebaut hat, die er mal gehört hat bei seinen Eltern. Die halt Jazz eingebaut in ihre Musik, liegt eigentlich auch sehr nah. The Jazz Stacks, that my mom and dad had, you know what I'm saying? The Fela Kutes, the, you know what I'm saying? The Shuggie Otises and all that type stuff, the Tramps, that's what we dug from. Also wirklich die Plattenkiste der Eltern leergeräumt und die Samples bezogen. Eigentlich genau das Gleiche, was Snoop erzählt hat. Bei seinen Eltern war es Funk, der zu Hause lief, und das hat er in seine Musik einfließen lassen. Bei den Diggable Planets war es Jazz, genauso wie bei Gangsta. Und die sind bestimmt eigentlich so ein bisschen der interessanteste und größte Aufhänger, wenn es um Hip-Hop und Jazz geht. Oh yeah. Okay, wenn wir zurück auf meinem Feld. Primo. Gangsta, meine Güte, sind für mich echt ein großer Teil von dem East Coast Sound. Guru, eine der krassesten Stimmen im Hip-Hop, der auch den Song gemacht hat, ist Mostly the Voice. It's Mostly the Voice. Und dann hier. Und auch, aber guck mal hier, zum Beispiel der Sound, ne? Das ist ganz klar Public Enemy Schule. So. Haben wir aber nie so richtig viel verkauft. Gangsta, aber in der ganzen Hip-Hop-Szene gibt es, glaube ich, niemanden, der Gangsta keinen Kredit schuldet. Jazzige Samples, Beats, Scratches und fertig. Ganz trocken, ganz barebone, und Gurus Stimme hat einfach eine krasse Autorität gehabt. Guru had that voice, he had that command, cool. And he had a great mentality, and he was incredibly smart. Guru hatte die Stimme, der hat einfach regiert. Der hatte eine großartige Mentalität, war sehr, sehr schlau, sehr open-minded und hatte ganz viele verschiedene Musikstile in seinem Herz. Gurus Stimme und Premier's Beats zusammen. Wow. My mom's first, never chasing a skirt, do much work, while other suckers need more time to rehearse. Ja, leider ist Guru auch einer der vielen toten Rapper, die wir bisher schon erlebt haben in unserer kurzen Zeit, die es hier Hip-Hop nur gibt. Und 2010 hatte er einen Herzinfarkt, ist kurz danach gestorben, allein im Krankenhaus, weil sein damaliger Produzent und Partner keinen reingelassen hat. Und mit Premiere war zu der Zeit irgendwie anscheinend gerade Sendepause. Und das war wirklich echt ein sehr trauriges Ende eigentlich für so eine Rap-Legende und auch so ein bisschen das Ende des Hip-Hop-Jazz-Dings. You and I are the past, c'est la vie. Much respect, girl, but now you're my ex, girl, cause I'm on with the next girl. Tribe used a lot of jazz to me more so. That's what I think a lot of jazz influence came from me was Tribe. Okay, Herr Danny Brown, mal wieder. Das stimmt, wir können natürlich keine Sendung über Hip-Hop in den 90ern machen und nicht sprechen über die Native Tongues. Oh ja. Yeah. Native Tongues, muss man mal vielleicht erklären, das ist ein Zusammenschluss aus ein paar Bands, die alle was gemeinsam hatten, nämlich alle, dass sie gar keine Gangster waren, sondern extrem positive, oft bunt gekleidete, gut gelaunte, aber trotzdem sehr politische schwarze Menschen, denen es einfach darum ging, irgendwie ihre Geschichte aufzuarbeiten und aber auch einfach mit so ganz positiven Stilmitteln zu spielen. Und das waren auf jeden Fall De La Soul, die Jungle Brothers, Black Sheep, Tribe Called Quest. Voll. Und Chi Ali, der Chi einzige Ali, Gangster, ja, bei denen. Genau, der ist in meinen Knast gekommen, auf jeden Fall, als Teenie-Rapper. Now, Tribe Called Quest, everybody know, they tear down the stage. Q-Tip, the whole Tribe Called Quest clan is personal friend. Und hier unser Kollege Rapman ist natürlich auch großer Fan von denen und auch bestimmt sehr gut mit vielen von denen befreundet. Seine Freunde, seine persönlichen Homies, Tribe Called Quest auf jeden Fall. Ja. 5 Alben haben die gemacht zwischen 1990 und 98. Die beiden Rapper Q-Tip und Five Dog kennen sich seit dem Kindergartenalter und sind aus New York, auch aus Queens, wie viele zu der Zeit, und haben einfach andere Themen gehabt irgendwie, haben über vegetarisches Essen gerappt oder über Safe Sex oder Sachen, die eigentlich in so einem Kontext, wie wo NWA sich bewegen, total uncool waren, aber sie haben es eben cool gemacht, weil es zu ihnen passte und sie selber reflektiert hat, und das war eben witzig. Und später ging es dann um Vergewaltigung, Konsum, Terror, also viele krasse Themen halt auf jeden Fall. Check the rhyme. Boulevard Landon. De La Soul. You already know Pasta News. Ace. True Boy. Musik war eben auch lauter bei mir. Ja, bei mir auch. Bei mir war alles lauter. Ja, gefühlt war alles lauter. Wenn ich das hier rausmache, ist dann lauter? Ja. Jetzt. Ja, jetzt super. Yes, yes, yo. That's a magic number. It is, it's the magic number. Three. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3, Mace Dub and me, and that's the magic number. Ein bisschen verspielter als The Tribe Called Quest waren dann auch noch De La Soul. Das könnte man sagen, waren ein bisschen die Hippies. Bisschen dämlich, aber das passt vielleicht wirklich. Das waren die Hip-Hop-Hippies. In Blümchenklamotten und mit bunten Farben, lustigen Brillen. De La Soul, legend, positive, smart. Beats, people love De La Soul for the beats as well. Redman, even when they came out fan, with Daisy Age, their first album, fan von what they talked about on there, people was astounded, like wow. Er sagt auch, dass sie einfach über ganz andere Sachen gesprochen haben, so, so zu der Zeit schwarze Rapper über Frieden und Blumen und solche Geschichten gesprochen haben, das war halt so mind blowing für die Leute. Und die Beats waren einfach überkrass. Ja. Aber das stimmt auch echt, was er sagt, diese ganze Love, Peace and Happiness-Seite von De La Soul hat die einfach wirklich ausgemacht, und die Samples konnte man oftmals überhaupt nicht zuordnen, irgendwie alles gesampelt von irgendwie Kinderschallplatten bis hin zu irgendwelchen Jazz-Kram, den noch nie jemand gehört hatte, und für ein paar Sekunden von irgendeinem Sample mussten die 1,7 Millionen nämlich irgendwann mal bezahlen. Das ist eine harte Ansage. An irgendeine 60er Rockkapelle, damit haben die sich dann ihre Rente finanziert. Und dann ändert sich alles wegen diesem Sample-Thema, nämlich durch diesen einen Song hier. I was on my way to 125th. I saw this death bench, yo, that's my man Cliff. As I flagged him down, he pulled to the side. At this moment I had to swallow my pride. Cause usually I wouldn't ask for a lift, but it was cold as hell and my legs were stiff. He said, hey Biz, what you want, a ride? I said, hell yeah. He said, I can't cause my girls inside. So he just... Ja, Biz Markie, auch ein sehr unterhaltsamer Hip-Hop-Charakter, auch optisch. Das sieht man jetzt im Radio ja leider nicht, aber könnt ihr mal googeln. Auf jeden Fall ein wunderschöner Mann. 1991 gibt es ein sehr wichtiges Gerichtsurteil, denn in diesem Song hier hat Bismarck Key Teile gesampelt aus dem Gilbert O'Sullivan Song. Und der hat ihn angeklagt und Recht bekommen. Und jetzt, ab diesem Zeitpunkt, müssen alle anfragen, wenn sie irgendwelche kleinen Ausschnitte aus anderen Kompositionen nutzen wollen und dafür zahlen. Viele verzichten komplett auf Samples, einfach nur, weil sie sich nicht mehr leisten können, oder sie machen es komplett anders, wie der Kollege hier. Oh. Jawohl, wir, Mr. Dr. Dre, der alte Business-Fuchs. Oh Mann. If you listen to any early Dre or early Snoop, all those songs he used for Ice Cube samples. Dre reproduces the same beat. Aber er hat halt angefangen, die Beats und die Samples irgendwie nachzubauen mit anderen Instrumenten. Die meisten Sachen kamen halt von Dramatic, Stylistics und irgendwelchen 70er-Jahre-Gruppen. Dieser Alonzo Williams-Kollege ist ja auf jeden Fall ein kleiner Hater, ne? Aber hat schon irgendwie recht, dass was dann dadurch passiert ist, ist, dass er es einfach hat nachspielen lassen und dann war es ein bisschen billiger für ihn, weil er eben nicht die Masterrechte von den Labels kaufen musste, sondern nur Urheberrechte abgeben musste. Und trotzdem sind die Leute mega kreativ in den 90ern. Ob sie jetzt samplen, ob sie nachspielen oder eben alles selber machen. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Styles und das nicht nur vom Sound. Ja, eins meiner Lieblings-Samples hier. Aber hallo. Oh mein Gott. Hat Rick Ross auf seinem letzten Album gemacht, hast du gehört? Den Beat sozusagen. Ja. Ey, wie die, aber man kann ihn nicht besser machen, als die ihn gemacht haben. Wie du auch hörst, hier, wie die Glocken so mit der SP halt einfach abgesampelt. So, dieses, right now, you know, we gonna up you on how we just chill. Down to seven digits, call up Bridget, her man's a midget. Plus he got fringe, yo, I can dig it. Here's a 40 swigging, you know it's frigid. I got him chilling in the cooler, break out the ruler. A rapper from the South didn't look like a rapper from the East Coast, and the rapper from the East Coast didn't look like a rapper from the West Coast. Not all rappers look the same, you know? And that right there just, that was the, you know what I'm saying? Just that right there is a big dividing factor too. Das ist ganz gut zusammengefasst, finde ich. Also, ja. Gucken wir nochmal kurz. Wir haben Funk und Soul, Rock und Jazz, wir haben Gangster, wir haben politische MCs, wir haben Kiffer, wir haben Späthippies und alle fahren sich ihren extrem eigenen Film, eigener Look, eigene Inspiration. Und die Golden Era ist deswegen vor allem eins, abwechslungsreich. Ja, so viele verschiedene Genres innerhalb dieses einen Genres. Aber du hast doch eine Gruppe von Rappern vergessen, die bis dahin noch nicht wirklich da waren, nämlich die kompletten lyrischen Genies. Lass doch mal über diese krassen Typen reden. Davon gibt es ein paar, die Hip-Hop wieder neu definiert haben. Lass uns mal drüber reden und lass uns vor allem mal über Nas reden. Oh yes. Nasty Nas. New York state of mind. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking. Musician, inflicting composition. I'm like Scarface sniffing cocaine. Holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my peepholes. I'm suited up in street clothes. Hand me a nine and I defeat foes. Y'all know my steelo. We're going without the airplane. 1994 kommt eine Platte raus, die, glaube ich, sowohl Curse und mich als auch den Rest der Rap-Welt geprägt hat. Ein komplett neues Level ist erreicht. Ein ganz junger Typ aus Queens, New York, der eher so eine Beobachterrolle spielt und alles, was er im Straßenleben so sieht, sehr detailgerecht erzählt, als wenn man wirklich neben ihm stände, während es passiert. Und alle MCs auf dieser Welt haben, glaube ich, damals dieses eine Gefühl gehabt, so, okay, scheiße, der Typ ist wirklich besser als ich. That's what it was, because he was so young and he was better than everybody else. Zu der damaligen Zeit, and I think another deal was, war das halt so, that if you really look at da him, kommt dieser 17, 18-jährige Typ, Nas, und redet von diesen Straßensachen und so weiter und sieht halt aus wie ein Milchbubi auf gewisse Weise. Aber weil er so detailliert erzählt hat und weil er so krass Bilder gemalt hat und so eine intensive Stimme hatte, musste der gar nicht aussehen wie der krasseste Gangster, weil er einfach über seine Sprache und über seinen Sound einfach diese Straßenstory so krass definiert hat. Und das war nochmal ein neues Level für Hip-Hop, dieses krasse Lyricist-Ding. Genau, einfach so dieser Beobachter, so der Typ, der irgendwie so auf den Treppen vor seinem Haus sitzt und einfach alles sieht und am besten, auch wenn andere mehr drinstecken, keiner kann es so erzählen wie er. Ne? Ja. Und dieses Album Illmatic ist auf jeden Fall eine der ersten Assoziationen, die jeder echte Hip-Hop-Fan hat, wenn er an die Golden Era denkt. Und dann kommt auf einmal aus dem Nichts eine zweite, sehr imposante Figur aus New York. Und die Plattenfirma hat damals sogar zu Nas gesagt, mach doch deine zweite Platte mal so wie die Platte von dem Typen, bitte. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Something Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Marley Marl. I let my tape pop till my tape hop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Yeah. Notorious B.I.G., viel poppiger und man versteht jedes Wort, es ist nichts geschrien und trotzdem ist es sehr straß und sehr authentisch und Notorious B.I.G. oder Biggie Smalls, wie er sich nennt, sind einfach lustige Namen, die in dem Zusammenhang sehr lustig sind, wenn man ihn einfach sieht, weil er ein total riesiger Typ ist, 150 Kilo mit einem Schielauge und nebenberuflicher Drogendealer, auf jeden Fall noch in der Zeit, wo er seinen Plattenvertrag unterschreibt. Aber er erzählt einfach genau das, was er jeden Tag sieht, so auf eine bisschen simplere Weise als Nas, aber trotzdem nicht weniger genial. Und ja, der dann auch noch bei diesem einen Label landet. Bad Boy. Denn dieses Label Bad Boy morpht jetzt in kurzer Zeit irgendwie von so einer kleinen Startup-Company hin zu einer riesen Supermacht in diesem Rap-Game und ist plötzlich auf einmal das Gegenstück zu dem, was Death Row auf der Westküste ist. Aber natürlich gibt es Death Row noch an der Westküste und damit nähern wir uns auch langsam dem Drama. Ursprünglich auch aus New York, aber nach vielen Umzügen dann an der West Coast gelandet ist Tupac Shakur. The sweeter the juice, I save the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sisters on welfare. Tupac cares, if though nobody else cares. And I know they like to beat you. Er fängt an als Tänzer irgendwie und schreibt Gedichte und ist eigentlich so ein ganz sanfter Junge, entspannter Dude, so seine Mom bei den Black Panthers auch. Und als er dann anfängt zu rappen und schnell irgendwie in seinem Fame wächst, so, da wird er so ein bisschen so die neue Hoffnung der ganzen Westküste. Ja, auf Tupac haben sich einfach ganz viele extrem krasse Erwartungen konzentriert. Und dieses ganze East Coast, West Coast Ding hat sich dann zu dem Zeitpunkt schon extrem hochgeschaukelt und Rapper von den Küsten greifen sich gegenseitig in ihren Songs an und als Tupac dann irgendwie so die neue große Westküstenhoffnung wird, wird er in New York ausgeraubt und angeschossen und überlebt das Ganze und beschuldigt dann den guten Notorious B.I.G. und sein neues Label Bad Boy, dass die irgendwas damit zu tun hätten. Und weil Biggie auch diesen Song dann auf den Markt bringt, der heißt Who Shot Ya? Und das bringt das Ganze dann ein bisschen zum Eskalieren. Den Song Who Shot Ya kann man ja irgendwie so interpretieren, dass Biggie sich über Tupac lustig macht und über die Schießerei. Biggie behauptet, der Song wäre uralt gewesen, hat ihn aber plötzlich live gespielt, als genau diese Sache passiert ist. Und langsam ist die Stimmung in der Szene gekippt. Und vor allem, weil Tupac natürlich mit seiner Antwort dann irgendwie nach dem Diss, den er meinte gehört zu haben, in I Shot Ya auch, hat er extrem hart zurückgeschossen. Und die Antwort war dann nochmal viel persönlicher als jeder Diss vorher mit ganz anderen Fakten. So I fucked your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers, you know who the realest is, niggas, we bring it to you. First off, fuck your bitch in the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck. Und in diesem Song greift Tupac nicht nur Biggie an, sondern auch ganz viele andere Rapper von der Ostküste und überzeugt wirklich mit seinem Hass. Und irgendwie verschwimmt auf einmal diese Linie zwischen was ist reell und was ist jetzt nur Showbiz. Die Presse nimmt das Ganze sehr ernst, die Fans und auch die Umfelder von den Rappern und die Leute an den verschiedenen Küsten wollen sich natürlich irgendeiner Seite zuordnen und auf einmal ist wirklich ein Krieg entfacht zwischen der Ost- und Westküste. Auf jeden Fall, die Stimmung zwischen den zwei Lagern ist auf jeden Fall am Tiefpunkt. Auf der einen Seite das Westküsten-Label Death Row mit Dr. Dre, Snoop, Tupac. Auf der anderen Seite Bad Boy mit Notorious B.I.G. und Puff Daddy, Crack Mac und solchen Leuten. Plus alle möglichen anderen Rapper, die auf einmal natürlich auch alle was zu dem Thema sagen wollen. Wie zum Beispiel Mobb Deep. Oh yes. East Coast jumping on East Coast at that time. So there's a lot of people going at Biggie. Danny Brown sagt ganz klar, dass Tupac und Biggie nur zwei Leute sind, die Beef miteinander hatten. Und dieses Ostküsten-Westküsten-Ding ist vielleicht von außen sehr gepusht worden, ne? Ja, eindeutig sehr unterstützt worden von der Presse, die natürlich extrem drauf angesprungen ist, jeden kleinsten Kommentar extrem aufgeblasen hat. Und dann eskaliert alles am 13. September 1996. I'm Allison Stewart with an MTV News Brief. Rapper and actor Tupac Shakur died Friday night at the age of 25 in a Las Vegas hospital, 6 days after taking 4 bullets, 2 in the chest. In an official statement, the hospital said that Shakur died at 4:03 p.m. Pacific time of, quote, respiratory failure and cardiopulmonary arrest. Die Hoffnung der Westküste ist tot und anscheinend von einem Gangmitglied der Crips erschossen, aber bis heute, glaube ich, nie irgendwelche richtig offiziellen Bestätigungen, aber sofort natürlich tausende von Gerüchten, dass Biggie, Notorious B.I.G., irgendwas mit der Ermordung zu tun hätte, was er natürlich dementiert. Und bis heute ist es einfach nie geklärt worden. 50 Cent persönlich hält das Ganze für übertrieben, diese Feindschaft zwischen den beiden Rappern. People don't get along. It can get messy and stuff like that. Like Biggie and Tupac, people don't realize they were friends. Biggie und Tupac waren Freunde, die haben zusammen abgechillt, ne? Die haben Mucke gemacht teilweise sogar zusammen. Die waren früher echt Freunde. Absurd, aber Redman sieht es auch so. I wasn't with the West Coast and East Coast, you know, beef, but we was into it and we was forced into it. Das ganze Hip-Hop-Ding wurde letztendlich da reingedrängt in diesen Beef. Und dann ein halbes Jahr nach dem Tod von Tupac soll Biggies neues Album rauskommen, das dann auch noch Life After Death heißt. Come on. Biggie will sich mit ein paar Freunden treffen, mit Method Man vom Wu-Tang Clan und mit Redman. The night he was shot, you know, he was with me and Mev, just us three listening to his new records in the back. Biggie verlässt dann die Party nachts um 12:30, lässt sich in Richtung Hotel fahren und an der Ampel hält ein roter Chevy neben ihm. Mann kurbelt das Fenster runter und fängt an zu schießen. Er wird von 4 Kugeln getroffen und stirbt, glaube ich, auf dem Weg ins Hospital noch, ne? After we left the club, you know, we heard about the incident and everything that happened, and me and Meth was shocked. You know, I had a message that was left by Biggie on an answering machine. Unglaublich, ne? Und auch der Tod, auch bis heute nicht aufgeklärt. Auch viele Gerüchte darüber, so, dass es eine Rache für Tupac gewesen wäre, aber hat sich nie endgültig beweisen lassen. When it actually happened, aftermath of it all changes. Nachdem das passiert ist, hat sich Hip-Hop echt verändert. Es hat sich bewegt, in eine ganz andere Richtung bewegt. In der Zeit danach war es fast tabu, den Namen von anderen Rap-Künstlern auf Songs zu nennen. Ja, und dann wird es schwer zu sagen, ob das nur noch Entertainment ist oder ob es wirklich ernst ist. Und ob es eine echte Bedrohung wird und wenn man sich da falsch entscheidet und den einen unterschätzt, dann ist man eventuell tot. So war das vielleicht bei Tupac, vielleicht war das so bei Notorious B.I.G., ob sie es nur als Competition verstanden haben und ihr Umfeld nur übertrieben reagiert hat, man wird es wahrscheinlich nie rausfinden. Nee, aber eine Sache ist klar, die Zeit der Golden Era, die ist vorbei. Oh yes. Das waren auch entspannte Jungs von der Westküste, Far Side. Es fängt an bei Politik, bei Kunst, bei Geschichte, bei Jazz, bei Soul, bei Rock, bei den Hippies und bei den Spinnern. Und es endet in Gewalt, Geld und Tod. Ja, das ist ein Teil der Geschichte, aber natürlich gibt es danach noch etliche Kapitel, die wir jetzt leider aufgrund von Zeit-Issues nicht erwähnen können. Aber es kommen noch Wu-Tang Clan, Eminem, Jay-Z, es gibt 1 Million Rapper und ja, und wir sind draußen. Wie Wiese und Wald. Alright. Audi. Cool. Das war Golden Age, als Hip-Hop seine Unschuld verlor. Oh. ein Feature vom guten Mann Heiko Bär. Yeah. Mit Seven Deluxe und Curse. Word. Sowie mit 50 Cent, dem alten Hater Alonzo Williams, C-Knowledge, Be Real von Cypress Hill, dem krassen Lachkakadu Danny Brown, Ice Cube, Redman, Snoop. Tontechnik von Matteo Caprioli und Olaf Dettinger. Regieassistenz Roman Podeswa. Regie von Matthias Kappohl. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014. Redaktion Nathalie Schallis.